Liebe, die jedes Menschenherz ganz erfüllt. Es gibt nur eine Sehnsucht, die erste große Sehnsucht, die deiner Seele Hoffnung gestillt. Wenn fern aus den Sternen dein Glück dir hold entgegenlacht, versäum nicht die Stunde, es kommt oft heimlich über Nacht. Dann kommt zu dir die Liebe, die große erste Liebe, die jedes Menschenherz ganz erfüllt. Ich liebe dich, ein erstes Wort und oft so leicht gesagt. Ich liebe dich, ein frohes Wort hat man sein Herz gefragt. Jedes Menschenherz ganz